13. Guten Tag, Frau Beermann. Hier ist die Firma Intercom. Können Sie bitte morgen Vormittag zu einem Gespräch zu uns kommen? Am besten zwischen 10 und 11. Ich sage Ihnen noch einmal die Adresse. Tiroler Straße 278, das ist nicht weit vom Thälmannplatz. Hinter dem Haus finden Sie einen Parkplatz. Guten Tag, Frau Beermann. Hier ist die Firma Intercom. Können Sie bitte morgen Vormittag zu einem Gespräch zu uns kommen? Am besten zwischen 10 und 11. Ich sage Ihnen noch einmal die Adresse. Tiroler Straße 278, das ist nicht weit vom Thälmannplatz. Hinter dem Haus finden Sie einen Parkplatz.